Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Sick D.

Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sick D. Bye. Gotta find me somebody, but they

Sputnik. Heimspiel. Heimspiel. Jetzt mit Sick D. DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sick D. We'll be right back. need you right now.